Land der Burgen. Wenn Jung uns sagt, dass Wotan im Sinne irdischen Windes Wind und Sturm ist, ist das darauf zurückzuführen, dass er die Runen nicht kannte oder sich nicht dafür interessierte. Jedes Element hat seinen Ursprung in einem noch feineren, selbst der Wind ist ausschließlich ein Symbol einer anderen Sache. Eine Luft, ein Wind eines anderen Universums, der Geist ist und sich jenseits des Boreas-Windes befindet, tritt in die Schöpfung des Demiurg mit den Hühnen ein. Der Geist. Dieser Geist ist die einzige Grundlage für das sagenhafte Recht der hyperboreischen Arier, des Gesetzes, welches sie auf Täfelchen in Oreikalkos aufzeichneten und von Apollo Wotan verwahrt wurde. Es ist das Ting der Germanen, das magische und heilige Reich, das Recht. Es einigt und sammelt sie in einem gemeinsamen Auftrag der Ewigkeit, der Unsterblichkeit. Das war das erste hyperboreische Reich und wird auch das letzte sein. Re, ich. Re, zurückkehren, wiederkehren. Ich, dem deutschen Ich. Zum absoluten Ich zurückkehren, wiedergeboren werden. Das ist im esoterischen Sinne das Reich. Die Rune reiht, die des Führers, Rat und Recht. Dieses Reich wird das Mysterium sein, das fähig ist, in der Trennung zu einen. Die absolute Persönlichkeit der Amor von El-Ella und El-A-El. Die Runen sind der Feuerfluss der Siddhas, wie bei Shiva Nataraya, der in einem Feuerkreis tanzt. Die Runen Wotans sind Feuer-Licht-Runen. Nachdem Wotan sie am Baume des Schreckens gefunden hatte, bewahrte er sie in der Himmelsburg, dem zweiten Hyperborea. Als das Christentum durch Karl den Großen und den Bischof Bonifatius den heiligen Wald der Eichen, Eschen und Buchen zerstörte, den Friggerwald, in welchem die Göttin Frigga und die Priesterinnen der schwarzen Sonne den Runenbaum, den Yggdrasil oder Irminsul bewahrten, flüchteten die Germanen, Abkömmlinge der Hyperborea, in die Burgen, die nunmehr als Heiligtum an die Stelle der Wälder traten. Wohin sie gehen, bauen sie Burgen, als Vorbild die hyperboreische Festung nehmend, die durch ein goldenes Band von Poseidon unsichtbar gemacht wurde. Aus diesem Grunde legen sie um ihre Burgen einen Wassergraben an. Der Stein beerbt das Holz wie eine Truhe, in der der Schatz verwahrt wird, die Rune, die von jenseits des Himmels fiel. Der Baum war den Germanen stets heilig, bis nach 1945, als der Zweite Weltkrieg endete. Erst dann wird er zum eintauschbaren Rohstoff, den man misst, zerstört und mit ihm handelt. Auch die Araukaner verehrten den Baum. Der Zimtbaum war ihnen heilig, wie es der Molle für die Inkas war. Die Araukaner kannten die Runen und auch den venuschen Kalender. Dies entdeckte man in den Ausschmückungen ihrer Chamantos oder Chuapinos, ihrer Umhänge, ein Erbteil der weißen Götter. Die alten Teutonen, die Teutschen, von Gott Thor, Wotans Sohn, Tuisko, Tiust, ist der Androgynus, der Doppelstern, die Geheimnisse der Runen kannten, waren die Armanen und Salmanen, vereinigt in Bruderschaften, Kalendaren, von wo das Wort Kalender herkommt, das mit dem runischen Tierkreisbild zu tun hat, genannt die geheime Plattform. Und das eine Art strategischen Planes war, um ihren Krieg innerhalb des Kosmos des Demiurg gebraucht zu werden, ihr Wissen war Kala, die polare, nordisch-hyperboreische Offenbarung. 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung ließen sich nordische Völker im Mittelmeerraum bis nach Ägypten nieder, wie wir sagten. Es ist eine neue Welle, da die vorhergegangene die erste pharaonische Dynastie gegründet hatte. Als Beweis, dass die Runen durch die Nordischen nach Kleinasien gelangten, besitze ich eine gnostische Gemme, einen Abraxit von Gott Abraxas, einen vor 1900 Jahren in Alexandrien mit runischen Inschriften verzierten Achat, die ich bisher noch nicht entziffern konnte, und mit dem Bild des hyperboreischen Kriegsführers, der gekommen war, die Viras in diesem Manvantara zu befehligen. Diese Gemme symbolisiert die Wiederauferstehung, Ich fand sie in Deutschland durch dieses synchronistische Gesetz der Gemeinschaftlichkeit, das es zulässt, dass die heiligen Dinge auf uns zukommen, begierig erkannt zu werden und um gebraucht zu werden. Der Begriff Vira, den ich des Öfteren in diesem Buch und in dem Buch Das Goldene Band gebrauche, gehört dem Tantrismus an und bezieht sich auf eine männliche, heldische Kraft, die auf Gegenströmung tätig wird und die der Sadaka oder tantrische Eingeweihte besitzt. Deswegen wird es zum Synonym des Helden, der darum kämpft, den Prozess der Entropie, der Involution auf dem Plan, auf dem der Demiurg Jehova tätig ist, umzukehren, aus dem Kreis der Kreise tretend, aus der ewigen Wiederkehr in Richtung von etwas nie Erträumten, nicht einmal von den größten Utopisten. Die größte Gefahr für die Kraft des Vira besteht in der Angst und dem Verlangen. Der Vara Mudra vernichtet die Angst und das Verlangen und gewährt die hyperboreische Gunst. Dieses Mudra benutzte Hitler, wenn er mit angewinkeltem linken Arm und erhobenem gestreckten rechten Arm grüßte. Das Mantra ist Heil, Sieg, Heil. Die Kraft Viras ist in Wahrheit der Vril. Diese Kraft und dieser Kampf auf Gegenströmung sind im esoterischen Hitlerismus durch das Hakenkreuz Swastika Levogira symbolisiert. Einige germanische Stämme, Zweige des Baumstammes, die Sueben, die Vandalen und die Goten, vom Osten kommend, die Ost- und Westgoten, nachdem sie ganz Europa durchwandert hatten, gelangten in den ersten Jahrhunderten dieses Zeitalters nach Spanien. In Spanien und Portugal gründeten die Goten Königreiche. Die Vandalen taten dasselbe in Afrika, auf Sardinien und Sizilien. Als die Königreiche der Goten, Sueben und Vandalen durch semitische Nomadenstämme zerstört wurden, kamen die Juden auch nach Spanien und Portugal und richteten sich dort in ihren bekannten Ghettos ein. Toledo war eine westgotische Kulturstadt. Dort sollen die Juden den Runen und der nordisch-germanischen Kala begegnet sein.